Kampf, auf den wir stolz sind, ist das Vertrauen des Führers. Der einzige Stolz, den wir haben, soll das bescheidene Bewusstsein sein, dass wir unsere Pflicht tun. Und so singen wir heute, genau wie wir vor Jahren taten, genau wie wir es jeden Abend für Appellis vor den zum Kampf gerufen wird, in guten und bösen Tagen getan haben. Da sehen wir unser Lied.